Mehrere Tage hatte ich nichts mehr in mein Tagebuch geschrieben. Es war wohl nicht viel los gewesen. Aber dann, Anfang Februar, kam es für mich knüppeldick. Unser Rektor schallte durch die Lautsprecher in unser Klassenzimmer. Auch wenn uns die Ärzte versichern, dass Mrs. Chesnick nicht mehr ansteckend ist, bleibt die Nacho-Bar in der Cafeteria für den Rest der Woche geschlossen. Aber jetzt das, worauf ihr alle gewartet habt. Das Kollegium, Schülerrat und Redakteure haben sich zusammengesetzt und den neuen Comiczeichner für die Schülerzeitung gewählt. Und der Gewinner ist Auweia Mama von Rupert Jefferson. Was? Das ist echt witzig. Herzlichen Glückwunsch. Auweia Mama. Ich war fassungslos und fragte mich, ob ich wohl der Einzige war, der Sinn für Humor hat. Rupert, darf ich in deinem Comic sein? Klar. Oh, darf ich auch? Ich will's auch sagen. Auweia, Mama. Na, logisch. Sogar Angie gratulierte Rupert, als wir gerade in die Pause gingen. Hey, Rupert, ich gratuliere. Danke. Ich habe mir alles angesehen, was eingereicht wurde und deins war bei weitem das Beste. Und sagte zu mir... Deins habe ich auch gesehen. Hey, Rupert. Hey, Bryce. Ja. Hey, Bryce. Hey, du da... Wow. Auf einmal kennen mich alle an der Schule. Als wenn ich berühmt wäre. Ist das nicht toll? Ja. Rupert Jefferson, ich muss dich in mein Büro bitten. Jetzt. Der Chef des Sicherheitsdienstes, Mr. Winsky. Während Rupert mit verdutztem Gesicht mit ihm in sein Büro verschwand, lauschte ich von draußen. Mich hat gerade eine Mrs. Irvine angerufen, wegen der Sache mit den Kindergartenkindern letzte Woche. Sie war sehr aufgebracht. Und das bin ich auch. Was? Du hast das heilige Amt beschmutzt. Diese Marke hat eine Bedeutung. Und was machst du? Du spuckst auf sie. Ich tue mich schwer, dich auch nur anzusehen. Ich weiß echt nicht, was... Spar dir das. Du bist offiziell vom Sicherheitsdienst suspendiert. Und du wirst dich angemessen bei den Kindern entschuldigen. Ja, Sir. Hey! Was hat er gesagt? Ich wurde gefeuert. Ich weiß noch nicht mal, wovon er gesprochen hat. Rupert! Was? Gar nichts. Ich fühlte mich beschissen. Und sogar meine Mom hatte das irgendwie mitgekriegt. Du bist seit einer Stunde zu Hause und hast mich nicht einmal genervt, dass du irgendwas Süßes willst. Ist mit dir alles okay? Also, ich bin gerade in einer schwierigen Situation. Ich weiß was und wenn ich die Wahrheit sage, dann könnte das jemandem schaden. Aber wenn ich es nicht sage, könnte ich jemand anderem schaden. Tja, ich würde sagen, hör auf dein Gefühl und versuch das Richtige zu tun. Weil es unsere Entscheidungen sind, die uns zu dem machen, was wir sind. Okay. Ich beschloss, dass Rupert sich für das Team opfern musste. Es tut mir sehr leid, dass ich euch erschreckt habe. Was? Aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Ich wollte noch einmal mit Rupert sprechen. Hey, wie geht's denn so? Ach, ich hatte ziemlich miese Laune, weil ich beim Sicherheitsdienst rausgeflogen bin. Aber dann habe ich ein paar neue Auweia Mamas gezeichnet und dann ging's mir besser. Guck mal, du bist im Comic von dieser Woche und du sagst sogar Auweia Mama. Wow. Das ist toll. Nett. Also, hör zu, ist irgendwie eine lustige Geschichte, die Sache mit dem Sicherheitsdienst. Ja? Bereit für was Komisches? Weißt du, ich bin derjenige, der die Kinder erschreckt hat. Was? Ja, und ich finde, wir können beide etwas Wertvolles aus dem Vorfall lernen. Ich, dass ich vorsichtiger bin, was ich vor Mrs. Irwins Haus anstelle. Und du, naja, du solltest vorsichtiger sein, wem du deine Regenjacke borgst. Weißt du was, Greg? Du bist kein guter Freund. Wow, wie kannst du sowas sagen? Ich bin ein toller Freund. Wenn du ein toller Freund wärst, hättest du Mr. Winsky die Wahrheit gesagt. Okay, ein so ein Ding. Jetzt sei doch nicht böse wegen einer... Du interessierst dich nur für dich. Du fandest meine Comics doof. Du hast meine Klamotten schlecht gemacht und du hast über Joshi gelacht. Es tat dir noch nicht mal leid, dass du mir meinen Arm gebrochen hast. Der gebrochene Arm war doch das Beste, was dir je passiert ist. Ruf mich nie wieder an. Komm nie wieder zu mir nach Hause. Wir sind fertig. Rupert strafte mich immer noch mit Nichtbeachtung. Er saß vor der Schule mit Angie zusammen und sprach echt schlecht von mir. Sogar als ich versuchte, den ersten Schritt zu machen, indem ich einen Schneeball nach ihm warf, ignorierte er mich bloß. 3 Tage später saßen Rupert und ich wieder vor dem Sicherheitsdienstchef. Eines der Kindergartenkinder hat seinen Eltern dann die ganze Geschichte erzählt. Greg, du bist ab sofort von den Pflichten des Sicherheitsdienstes entbunden. Rupert, für dein ehrenhaftes Verhalten unter falschem Verdacht befördere ich dich zum Team-Captain. Dieses Amt habe ich selbst 2 Jahre lang bekleidet. Du wirst es in Ehren halten.